Hier auf dem Rasdorfer Berg standen sie sich Auge in Auge gegenüber, bereit für das letzte Zahn-um-Zahn-Gefecht. Hier würden die Russen durchbrechen, sagten uns die Amerikaner, hier im Fulda Gap, durch diese Lücke, die schon immer alle Mongolen und Kosaken benutzten, wie bei der Verfolgung von Napoleons Franzosen nach der Völkerschlacht von Leipzig. Und in 2 Tagen wären sie dann in Frankfurt am Flughafen. Die Point Alpha Gedenkstätte wirbt damit, der hottest Spot des Kalten Krieges gewesen zu sein. Auf der Ostseite, im Haus auf der Grenze, stehen Grenzsoldatenpuppen im Diorama. Auf der Westseite stehen um ein Star-Spangled Banner herum ein Barbecue-Grill und ein Basketballfeld. Hier taten verwegene Regimenter Dienst, wie die Black Horses, die vor Fulda in Vietnam und nach Fulda im Irak standen.